Thank you. Zugvögel für Oboe, Klarinette, Altsaxophon, Bassklarinette und Fagott von 2011, 2012. Also in der Zeit komponiert von Carola Baukholt. Und wir hörten also auch die speziellen Extended Technik, also die erweiterten Spieltechniken durch auf den verschiedenen Instrumenten. Und ich fand, es hat sich dann ja auch abgelöst von diesem Zugvogel-Klangeindruck, den man bekommt, wenn man vielleicht gerade an einem See steht, wo ein Schwarm Kraniche vorbeikommt oder drüber fliegt und landet oder startet. Und hat sich dann auch ein bisschen verselbstständigt. Das fand ich auch das Interessante an dem Stück dann, dass das Material zwar sich ähnlich blieb oder immer die Nähe zu den Vogelstimmen, Vogelgesängen kann man nicht unbedingt in dem Fall sagen, Vogelrufen erkennbar war, aber dann eben zum Schluss auch dieses Rauschen. Ja gut, es kann vielleicht irgendwie als Flugakustik wahrgenommen werden, die wir so aber gar nicht wahrnehmen können, weil wir ja nicht die Vögel sind, die da durch die Gegend fliegen. Diese Form der Nähe zu Tierlauten ging bei ihr dann noch weiter. Erstmal ein Ausschnitt wieder aus dem schon vorgenannten Material, aus einem Radiointerview, wo sie über ein Stück spricht, von dem wir gleich mehr hören werden. Angst ist ein blödes Wort, aber wenn man improvisiert, dann, also die Materie ist lebendig genug, dass man sie zusammenfügen kann, also sehr einfache Formen finden kann, weil das Geräusch ist so komplex, Geräusche kann man schlecht in den Griff kriegen. Die haben einfach, die haben nicht nur Tonhöhe und nicht nur Rhythmus, sondern die haben, sind wirklich ganz komplexe Wesen. Und sonst weiß man gar nicht, auch was man hören kann, soll, wenn ich da nicht ganz klare Verbindungen, Verknüpfungen schaffe zwischen Geräusch und Ton. Ich höre, das ist das Erste. Und dann gehe ich meiner Nase nach, was ist spannend, schreibe das auf, habe aber die klare Vorstellung, zum Beispiel ein Pferd im Schritt. Wie klingt das Pferd, wenn es langsam geht? Und mit dem präparierten Klavier versuche ich das zu imitieren, schreibe das auch in die Partitur, damit der Musiker weiß, an was ich gedacht habe. Aber das Publikum braucht das nicht wissen und braucht das auch nicht denken, weil das ist einfach, je klarer ich denke und je klarer der Musiker spielt, desto klarer ist die Gestalt. Und das Publikum kann mit seiner persönlichen Assoziation oder Erfahrung darauf reagieren. Eine weitere Komposition von Carola Baukolt, Instinkt, in der heutigen Klingding-Sendung, die mit Musik von Carola Baukolt und einigen Informationen. Instinkt ist 2007 geschrieben worden von ihr für Sopran, Mezzo, Alt, Tenor, Bariton, Bass, also für ein Bläser-Ensemble. Und wir hörten gerade eine Aufnahme der neuen Vokalsolisten Stuttgart. Ich sprach vorher über die Stücke, bei denen sie ja Naturgeräusche, vorher hörten wir Zugvögel, also die ganz nahe an dem Original zum Teil war, an den Vogelstimmen, an den Vogelrufen, an den Rhythmen, die entstehen, wenn viele Vögel gleichzeitig in der Luft unterwegs sind, und auch der Bewegung, die durch die relative Bewegung zueinander entsteht, also praktisch dieser Doppeleffekt, wenn eine Tonhöhe auf uns zukommt, wo dann dieser Effekt, das war alles von ihr einkomponiert in dieses Stück Zugvögel, und gerade hörten wir Instinkt. Dazu ein Ausschnitt wieder von ihr aus dem Interview. Also die Sängerin, die hier auch mitsingt, Troike van der Poel, hat mir eine CD geschenkt, wo Aufnahmen von den arktischen Schlittenhunden gemacht wurden. Und ich habe die gehört und ich war so fasziniert von diesen Akkorden, die sie machen. Und die singen auch nur, wenn sie alleine sind. Das hat der Schriftsteller Oswald Wiener hat diese Aufnahmen gemacht. Das war sehr schwierig, weil sobald ein Mensch dabei ist, sind sie stumm. Ach so, aber denn sonst, wenn sie alleine singen, können sie nicht keine Akkorde machen. Also nein, ich meine, sie sind nur alleine, wenn keine Menschen sind. Ja, ja, okay. Genau. Und es war sehr schwierig, diese Aufnahmen zu machen. Und sie treffen sich in Gruppen, männlich, weiblich, kleine, die ganze Gruppe, der ganze Chor. Und sie singen zusammen. Und das ist ähnlich aufgebaut. Es fängt immer einer an und dann setzen die in neutrale Terzen, sind das. Also weder Moll noch Dur. Also ganz interessante Harmonik haben die auch. Und ich fand es einfach so toll und dachte, warum können wir Sänger können so viel. Ich hatte ein bisschen Hemmung, dass das albern ist, sowas zu imitieren. Aber ich habe es transkribiert und mal versucht. Und ich fand das jetzt wirklich einfach sehr schön, wie der Klang ist. Und so gibt es frischen Wind in unserem musikalischen Material. Ja, in einem weiteren Interview spricht sie auch darüber. Also sie wird in einem Interview gefragt, was können Sie aus der Sprache der Tiere musikalisch gewinnen, was legt sie frei? Und dazu meint dann Carola Baukolt, Instinkt hat mir eine Welt eröffnet. Ich hatte plötzlich Melodien. Ich habe ja sonst keine Melodien in meiner Musik. Und jetzt hatte ich plötzlich Tonhöhen und hier konnte ich damit wunderbar arbeiten. Das habe ich in der Form zum ersten Mal probiert. Es geht in diesem Stück tatsächlich nur um die Melodie beim Gesang der Schlittenhunde, erweitert durch Wale, Eisvögel und Polarfüchse. Okay, also das ist praktisch noch was dazu kam dann. Und das andere hatten wir ja in dem Interviewausschnitt schon gehört. Einen ähnlich naturnahen Titel hat das nächste Stück. Das ist allerdings ein älteres Stück von 1993, Luftwurzeln für Flöte, Klarinette, Viola und Violoncello. Ist auch nicht ganz so lang, 8,5 Minuten. Das hören wir jetzt von Carola Baukolt. Als nächstes ein Stück, bei dem Carola Borchold sozusagen bis auf den Anfang kein Instrumentarium verwendet, Instrumentarium im traditionelleren Sinn. Am Anfang hört man Konservendosen, auf denen Gummibänder gespannt sind, und mit denen werden so Pizzicato-Klänge erzeugt. Und dann, ja, was passiert dann? Dann treten vier Instrumentalisten oder Instrumentalistinnen auf die Bühne und bewegen sich in ihrer Kleidung, mit ihrer Kleidung, und die Regenjacken sind dann das Instrument beziehungsweise das, womit die Geräusche entstehen. Irritierenderweise hat das Stück den Titel Hirn und Ei. So, es gibt eine Anmerkung, dass dieser Titel von einem österreichischen Gericht inspiriert wurde, wo irgendwie Zutaten, Hirn und Ei, als Zutaten verwendet werden. Okay, das soll uns jetzt nicht unbedingt in die Irre führen. Hören wir lieber das, was möglich ist oder was sie möglich gemacht hat durch ihre Komposition der Bewegung in Regenjacken, in Outdoor-Kleidung. Und das geht 10 Minuten lang. Hirn und Ei, gespielt oder aufgeführt von dem Eunoia-Quintett, also nicht von dem Kölner Schlagquartett, für das ist es, glaube ich, sogar komponiertes Stück, aber ich fand die Aufnahme von dem Eunoia Quintett besser. Thank you. Quietschklänge, die hören wir ja überall. Und ich freue mich immer sehr, wenn ich auf Toilette gehe und dann nehme ich das Klopapier und dann macht das... Das wackelt dann so und das macht auch... Ich bin zu Hause. Auf der ganzen Welt hört man diese Klänge. Die Türen, alle, klar, natürlich, alles durch Reibung erzeugte. Und es sind ganz klare Obertöne. Es ist genau das Gleiche, was die Geige macht. Klare Flageolets. Und hierbei ist es dann, es ist schwer zu kontrollieren. Man kann das sehr schwer spielen. Und es ist besonders schön, wenn man dann ähnliche Frequenzen trifft. Also dass man nicht weiß, war es jetzt die Geige oder war es ja, genau. Das Glas. Mhm. Carola Baukolt über ihre Faszination für Quietschklänge. Vorher hörten wir das Stück Hirn und Ei mit vier Instrumentalisten, die nach dem Intro mit den Konservendosen, mit den gespannten Gummibändern dann auf ihren Outdoor-Jacken Geräusche erzeugten, die komponiert sind, auskomponiert sind von Carola Baukolt. Und wir sind im letzten circa 10 Minuten der heutigen Klingding-Sendung. Die nächste Sendung ist am 18.03.2016, wieder von 22 bis 0 Uhr. Das Programm steht noch nicht fest. Am besten 2-3 Tage vor dem Termin auf die Webseite gucken, www.hierunda.de/klingding. .html oder auf den hier und da WordPress Blog, da wird es auch immer angekündigt. Ja, das letzte Stück, das wir heute hören werden von Carola Baukolt, heißt Keil. Ich weiß jetzt gar nicht, von welchem Jahr das ist, aber auf jeden Fall ist es gespielt wieder von dem Zikada Ensemble von der CD Ich muss mit dir reden. Also das ist so ein Album mit verschiedenen Stücken von ihr, das eingespielt wurde von dem Zikada-Ensemble von 2015. Und damit wird dann die Klingding-Sendung zu Ende gehen und dann gleich übergehen in Electronic Jam, die hier gleich am Start sein werden. Jetzt aber Zikada, circa 14 Minuten. Es wird nicht ganz reichen. Electronic Jam will heute pünktlich anfangen. Ich verabschiede mich vom, freue mich über das Interesse an der Sendung und freue mich, wenn wir uns in 4 Wochen wieder hören und sehen. Sehen nicht, nein, hören. Okay, weiter anregendes und angeregtes Hören. Tschüss. Mm-hmm.